Marschroute für Abrüstung. Der langwierige NATO-interne Streit um die Kurzstreckenwaffen scheint einstweilen beigelegt. Der Jubiläumsgipfel der 40-jährigen Allianz wurde nicht zum Eklat. Heute Morgen haben sich die 16 Staats- bzw. Regierungschefs in Brüssel auf ein Konzept für Verhandlungen mit der Sowjetunion geeinigt. Das 30 Seiten umfassende Abschlusskommuniqué besagt im Kern, der Westen wird mit Moskau erst dann über einen Abbau der Kurzstreckenraketen sprechen, wenn die Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung zum Erfolg geführt haben und mit dem Verschrotten dieser Waffen begonnen wurde. Bundesaußenminister Genscher ist mit dem Brüsseler Kompromiss zufrieden. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Ergebnis, aber eben auch ein Ergebnis, das von allen gemeinsam getragen wird und das tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk nach 40 Jahren ist. Einzelheiten zum NATO-Abrüstungsplan von Irmtraut Richardson. Das Wichtigste im Gesamtkonzept ist in den Paragraphen 45 bis 49 zu finden. Dies sind die Kapitel, die sich vor allem mit der Abrüstung bei den Atomraketen mit kurzer Reichweite befassen. Darin ist festgehalten, dass in Absprache mit den Verbündeten die USA bereit sind, mit der Sowjetunion über eine teilweise Reduzierung amerikanischer und sowjetischer landgestützter Kurzstreckenraketen zu verhandeln. Allerdings unter einer Bedingung. Zuvor müssen die Verhandlungen über eine konventionelle Abrüstung in Wien erfolgreich beendet, ein entsprechendes Abkommen bereits teilweise implementiert sein. Zwei Aspekte in diesem Gesamtkonzept lassen Raum für unterschiedliche Interpretationen. Bedeutet teilweise Reduzierung eine endgültige Absage an die dritte Nulllösung? Das meinen Margaret Thatcher und George Bush. Bundeskanzler Helmut Kohl wollte sich dazu nicht äußern. Zwei Dinge sind jedoch klar. Auch mit diesem Gesamtkonzept bestätigt die NATO die Notwendigkeit eines angemessenen Waffenmix zwischen konventionellen und nuklearen Systemen, um die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsstrategie aufrechtzuerhalten. Und die Entscheidung über die umstrittene sogenannte Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen ist endgültig auf 1992 verschoben. Bonner Reaktionen auf den Kompromiss von Brüssel, Hans Linketscher. Die Koalition verteilt nur Lob. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher sind geschickte Unterhändler, sagen CDU und CSU. Und Deutschland dankt Präsident Bush, Zitat, unserem alten Freund für seine Klugheit und Bereitschaft, die deutschen Interessen zu respektieren, Zitat Ende. Auch die SPD hatte möglicherweise noch gestern zu viele Hoffnungen auf diesen Gipfel gesetzt. Ihre anfängliche Begeisterung über die von Präsident Bush vorgeschlagenen und von den NATO-Regierungschefs heute gebilligten Abrüstungsmaßnahmen im konventionellen Bereich ist heute einer ernüchternden Betrachtung gewichen. Man fragt skeptischerweise nach, ob die Verhandlungen wirklich, wie Präsident Bush gemeint hat, innerhalb eines Jahres erfolgreich verlaufen können. Auf jeden Fall sieht die SPD wegen des unausgegorenen Kompromisses weiteren Streit im NATO-Bündnis vorprogrammiert. Die FDP hebt auf die angebliche amerikanische Rücksichtnahme auf deutsche Wünsche ab. Sie streicht ihre feste Haltung im Raketenkompromiss heraus, aber sie erwähnt mit keinem Wort, dass die auch von den Liberalen gewünschte Nulllösung bei den atomaren Kurzstreckenraketen zu den Akten gelegt worden ist. Zum Abrüstungsplan der NATO der Kommentar von Ernst Alfred Reiß. Wen sollte es nicht freuen, wenn Ost und West sich nun gegenseitig in Abrüstungsvorschlägen zu übertreffen versuchen, statt, wie in Jahrzehnten, in Rüstungsanstrengungen. Insofern verdient das Ergebnis des Brüsseler NATO-Gipfels sicherlich allgemeine Sympathie. Aber so wie stets zu Recht die Frage nach der Seriosität der Abrüstungsinitiativen Gorbatschows gestellt worden ist, muss diese Frage nun auch der Initiative gelten, mit der der amerikanische Präsident Bush jetzt zur allgemeinen Überraschung in Brüssel aufgetrumpft hat. Dabei ist nicht einmal entscheidend, dass Bush praktisch die Anerkennung der westlichen Maximalforderungen für eine konventionelle Abrüstung vom Atlantik bis zum Ural verlangt, was dem Warschauer Pakt ein Vielfaches dessen abverlangt, das die NATO geben muss. Zum einen ist der Osten in der Tat übergerüstet, zum anderen hat er in Wien schon ein Ausmaß an Beweglichkeit gezeigt, das auch eine Einigung über die westlichen Vorschläge nicht ausschließt. Zumal Entlastung in größtmöglichem Umfang in Gorbatschows Reforminteresse liegt. Aber der Zeitfaktor ist es, der Zweifel in den Realismus der Buschen Initiative erlaubt. Sich innerhalb eines Jahres über die Details einer Abrüstung dieses Ausmaßes, vor allem auch über die Kontrolle, zu einigen, wäre unglaublich genug. Diese Einigung dann aber auch kurzfristig in die Tat umzusetzen, käme schon einem Wunder gleich. Da drängt sich denn doch der Zusammenhang mit dem Brüsseler Kompromiss über die Kurzstreckenraketen auf. über die einerseits erst verhandelt werden soll, wenn die konventionelle Abrüstung besiegelt und wenigstens teilweise in Angriff genommen ist, über deren Modernisierung und Stationierung, in der Bundesrepublik übrigens, aber 1992 entschieden werden soll. Verhandlungen und Entscheidungen sind damit in ein Korsett gezwängt, das sich allzu leicht als zu eng erweisen könnte. Mit Absicht, im Blick auf die Bundestagswahl von 1990, die es zu überstehen gilt? Die Frage bleibt offen. Freilich auch die, ob aus dieser Wahl überhaupt noch eine Regierung hervorgeht, mit der ein Raketenbeschluss zu machen wäre. Heute um 5 Nachrichten, Wien. Der Warschauer Pakt will seine Streitkräfte in Europa halbieren. Damit reagierten die sowjetischen Unterhändler bei den Wiener Abrüstungsgesprächen auf den Vorschlag von US-Präsident Bush, 20% der amerikanischen Soldaten aus Europa abzuziehen. Glasnost beim Militärhaushalt. Der sowjetische Staatsparteichef Gorbatschow hat vor den Delegierten des Volkskongresses seine Antrittsrede als frisch gewähltes Staatsoberhaupt gehalten. Dabei räumte er ein, dass die Militärausgaben in der Vergangenheit beträchtlich höher waren als bisher zugegeben. Mit der Verschleierung soll nun Schluss sein und damit nicht genug. Gorbatschow will eine neue, eine freiheitliche Verfassung. Aus Moskau, Johannes Grotzki. Für die weitere Reform soll jede Art von sozialistischem Eigentum möglich sein. Allerdings sprach sich Gorbatschow gegen eine reine Marktwirtschaft als alleiniges Heilmittel aus. Das neue Parlament, der Oberste Sowjet, soll ab Herbst bereits neue Gesetze vorlegen, die auch eine wirtschaftliche Selbstständigkeit der einzelnen Republiken garantieren. Darüber hinaus sind mindestens 50 Gesetzesprojekte vorgesehen, um die Sowjetunion, wie Gorbatschow sagte, in einen Rechtsstaat umzuwandeln. Erstmals hat in der jüngeren Geschichte der Sowjetunion ein Parteichef die wirkliche Höhe der Militärausgaben öffentlich genannt. Der anhaltende wirtschaftliche Druck im Land war für Michail Gorbatschow Anlass, den offensichtlich schockierten Mitgliedern des Volkskongresses klarzumachen, dass die finanzielle Belastung für die Landesverteidigung unzumutbar hoch ist. 1989 году военные расходы составляют 77,3 миллиарда рублей. Вот я объявляю. 1989 betragen die Militärausgaben 77,3 Milliarden Rubel. Das sind etwa 235 Milliarden Mark. Hiermit gebe ich dem Kongress die reale Ziffer der Militärausgaben bekannt. Unruhe im Saal. Daraufhin wiederholte Gorbatschow 77,3 Milliarden Rubel. Diese Zahl liegt viermal höher als offiziell im Haushalt der sowjetischen Regierung ausgewiesen. Menschenrechtslage auf dem Prüfstand. Religions- und Gedankenfreiheit, Freizügigkeit und Pressefreiheit, aber auch Berufsverbot, Rechtsradikalismus und Neonazismus. Mahnworte für die einen, Reizworte für die anderen. Auf alle Fälle sind das die Stichworte für eine Konferenz, zu der heute in Paris die 35 Teilnehmerstaaten der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammenkamen. Gleich zu Beginn kam es zum Schlagabtausch zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Über die erste KSCD-Menschenrechtskonferenz berichtet Gerhard Irmler. Angriff ist die beste Verteidigung. Diese alte Kriegslist machte sich heute in Paris DDR-Außenminister Oskar Fischer wieder einmal zunutze, indem er, ohne die Bundesrepublik beim Namen zu nennen, Ausländerhass und Berufsverbote als groben Verstoß gegen die Menschenrechte anprangerte. Von der DDR dagegen zeichnete Fischer ein geradezu idyllisches Bild. Ein Land ohne Arbeitslosigkeit und ohne Drogen. Die Rede des DDR-Außenministers ist exemplarisch für die Auseinandersetzung zwischen Ost und West auf den Folgetreffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Trotz Entspannung und zweifellos großer Fortschritte, die im Verlaufe des KSZE-Prozesses erreicht wurden, zeigte sich auch bei dieser Konferenz wieder, dass die östliche Seite auf Probleme des Westens wie Arbeitslosigkeit und Kriminalität verweist, während der Westen die Meinungsfreiheit, die Freizügigkeit und die freie Religionsausübung in den Vordergrund stellt. Dennoch, neu an dieser Konferenz über die menschliche Dimension im Ost-West-Verhältnis ist, dass es einen Konsultations- und Überprüfungsmechanismus gibt für die Einhaltung der getroffenen Menschenrechtsvereinbarungen. Das heißt, jedem der 35 KSZE-Staaten steht das verbriefte Recht zu, von einem anderen Staat in ganz konkreten Fällen Erklärungen über Menschenrechtsverletzungen zu erhalten, und zwar so lange, bis die Angelegenheit bereinigt ist. Erstens wollen wir die Zustimmung des Ostens für die vom Westen vorgeschlagenen Obergrenzen von Panzern und Schützenpanzerwagen. Zusätzlich möchten wir ähnliche Obergrenzen für Artillerie erreichen. Zweitens wollen wir unseren alten Vorschlag erweitern, sodass beide Seiten 15% weniger Kampf- und Transporthubschrauber sowie Kampfflugzeuge an Land haben, als jetzt die NATO besitzt. All diese Waffen müssen zerstört werden. Drittens wollen wir 20% der amerikanischen Truppen abschaffen, sodass wir und die Sowjetunion jeweils 275.000 Mann zwischen dem Atlantik und dem Ural haben. Ich glaube viertens, dass eine Einigung in 6 Monaten oder einem Jahr möglich ist und die Kürzung 1992 oder 1993 beendet sein kann. Die NATO-Gipfelkonferenz aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Nordatlantischen Vertragsorganisation sollte der Welt den Eindruck von Einigkeit und Geschlossenheit vermitteln. Die zum Abschluss der Konferenz veröffentlichten Dokumente, die Erklärung der Staats- und Regierungschefs und das Gesamtkonzept für Rüstungskontrolle und Abrüstung betonen diese Einmütigkeit auch ausdrücklich. Aber zu Beginn lagen erhebliche Schatten über der Konferenz, die eigentlich Anlass zum Feiern gehabt hätte. Im Vordergrund stand aber der Streit, der zwischen Bonn und Washington über die Frage der Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenwaffen, deren Stationierung auf dem Boden der Bundesrepublik und deren Einbeziehung in die Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen. Der Widerspruch zwischen beiden Partnern schien bis zum letzten Augenblick unauflösbar. Der amerikanische Präsident George Bush hat mit seinen Abrüstungsvorschlägen anscheinend den gordischen Knoten durchschlagen und für die große Überraschung dieser Gipfelkonferenz gesorgt. Zugleich hat er Perspektiven für den weiteren Gang der Wiener Verhandlungen eröffnet, an die wenige Stunden vorher kaum jemand geglaubt hätte. Das gilt sowohl für die Herabsetzung der gegenseitigen Truppenstärken als auch für die Festlegung erheblich reduzierter Obergrenzen für Panzer, Schützenpanzer und Artillerie. Es gilt weiter auch für die vom Westen bisher abgelehnte Einbeziehung von Kampfflugzeugen und Hubschraubern in die Abrüstungsverhandlungen und die für diese Waffenarten vorgeschlagenen Reduzierungen. Die amerikanische Initiative ist eine positive und konstruktive Antwort auf die Vorschläge des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow. Die Vorschläge von Präsident Bush bedeuten eine substanzielle Veränderung der von der NATO bisher bei den Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung zwischen dem Atlantik und dem Ural unterbreiteten Abrüstungsangebote. Neben der Einbeziehung der Flugzeuge, ausgenommen bleiben weiter die in Großbritannien stationierten weitreichenden Nuklearwaffenträger F-111 sowie die Flugzeuge der französischen nuklearstrategischen Kräfte, erscheinen die Zahlen, die Präsident Bush für die Verminderung der amerikanischen und sowjetischen Truppen im Verhandlungsraum genannt hat, geradezu sensationell. Beide Seiten sollen ihre Truppen in den Stationierungsländern auf je 275.000 Mann reduzieren. Das würde einen Abbau der amerikanischen Truppen um 30.000 Mann bedeuten. Die Sowjetunion müsste hingegen 325.000 Mann zurücknehmen. Das entspricht trotz des gewaltig erscheinenden Zahlenunterschiedes durchaus dem sowjetischen Verlangen nach der Herstellung gleicher Obergrenzen. Unklar bleibt hingegen die Einigung im Raketenstreit, wenn auch die Regierungschefs der von den Außenministern vorgeschlagenen Kompromisslösung zugestimmt haben. Die Bundesregierung kann damit nicht voll zufrieden sein, denn von einer baldigen Aufnahme von Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen kann nur dann die Rede sein, wenn es gelingt, die Wiener Verhandlungen innerhalb der von Präsident Bush genannten Zeiträume von 6 bis 12 Monaten tatsächlich zum Erfolg zu bringen. Der Zeitansatz des Präsidenten ist aber angesichts der komplexen Materie sehr optimistisch. Er wird sich aus praktischen Gründen kaum einhalten lassen. Von sowjetischer Seite wurde bereits darauf hingewiesen, dass es technisch einfach unmöglich ist, in diesem Zeitraum beispielsweise 39.000 Kampfpanzer zu zerstören. Für die Bundesregierung heißt das, die Raketenverhandlungen werden in unbestimmte Ferne rücken. Positiv ist in diesem Zusammenhang aber zu bewerten, dass die amerikanische Regierung nun bereit ist, Verhandlungen über diese Waffenkategorien überhaupt zuzustimmen. Bisher war dies von Washington strikt ausgeschlossen worden. Erst kurz vor dem Ende der Gipfelkonferenz hat das Bündnis heute in Brüssel die letzten britischen Einwände überwunden und einer gemeinsamen Abrüstungspolitik zugestimmt. Damit waren Einigkeit und Solidarität im Bündnis gerettet. Die dennoch offen gebliebenen Fragen, dazu gehört das Thema Kurzstreckenwaffen, werden die Bündnisdiplomaten noch geraume Zeit beschäftigen. Obwohl die deutschen Vorstellungen nicht voll akzeptiert worden sind, ist der erreichte Kompromiss von deutscher Seite mit Befriedigung aufgenommen worden. Zeitweise hätten in der vergangenen Nacht die Ministergespräche auf des Messers Schneide gestanden, erläuterte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Jürgen Krobock heute Morgen in Brüssel vor Journalisten. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sei bei der Vertretung der deutschen Erwartungen stark vom amerikanischen Außenminister James Baker unterstützt worden. Alle Beteiligten zogen eine positive Bilanz dieses Gipfeltreffens. Allerdings hielt die britische Premierministerin Margaret Thatcher mit ihrer Unzufriedenheit über den Kompromiss im Raketenstreit nicht hinter dem Berg. Bundeskanzler Helmut Kohl sah im Ergebnis des Gipfels eine historische Chance für weitreichende Abrüstung und Stabilität in Europa. Der Erfolg bei der Verwirklichung deutscher Forderungen zum Problem der Kurzstreckenraketen sei der wirklich glänzenden Zusammenarbeit der Minister Hans-Dietrich Genscher und Gerhard Stoltenberg mit ihm und Beamten der Ministerien zu danken. In einer Pressekonferenz sprach Bundeskanzler Helmut Kohl die Erwartung aus, der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow werde auf die Vorschläge der NATO angemessen reagieren. Wenn ich aufmerksam die Entwicklung der Sowjetunion verfolge, die Entwicklung im Warschauer Pakt, die wirtschaftliche Lage und die sonstigen Daten und Gegebenheiten, dann müsste ich mich sehr täuschen, wenn ich nicht von der Erwartung ausginge, dass Gorbatschow, wenn er handlungsfähig bleiben will, warum sollte er das nicht, jetzt die Chance wahrnehmen wird. Ob der Faktor Zeit sich so entwickelt, das weiß ich alles nicht. Im Übrigen ist das nicht meine erste Sorge. Ich finde, es ist jetzt ungeheuer wichtig, dass er am Zug ist. Dass dieser Zeitraum weg ist, wo alle Welt wartet, was wird der Herr Gorbatschow vorschlagen, sondern es liegt ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch. Wir sind handlungsfähig in der Allianz. Jetzt wird sich erweisen, und ich hoffe, das ist so im gemeinsamen Interesse, dass auch der Warschauer Pakt handlungsfähig ist. Bundesaußenminister Genscher äußerte seine Befriedigung darüber, dass im Kurzstreckenbereich eine Verständigung erreicht werden konnte. Wir sehen mit Befriedigung, dass auch in der bis zuletzt diskutierten Frage der nuklearen Kurzstreckenraketen jetzt die Verständigung über die Verhandlung, wie der Bundeskanzler gesagt hat, zum frühestmöglichen Zeitpunkt erreicht worden ist. Und wir waren uns auch einig, dass wir uns mit der Frage der Nachfolge von Lenz erst befassen werden im Jahr 1992 und das im Lichte der sicherheitspolitischen Entwicklungen. Sie können hier die Substanz der Regierungserklärung vom 27.04.1989 wiedererkennen. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Ergebnis, aber eben auch ein Ergebnis, das von allen gemeinsam getragen wird und das tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk nach 40 Jahren ist. Auch der Bundeskanzler wandte sich diesem Problem noch einmal zu und nahm zugleich zu den neuen Positionen der NATO Stellung. Das SNF-Ergebnis erhält durch die Initiative des Präsidenten zur Rüstungskontrolle im konventionellen Bereich ein ganz besonderes Profil. Neu ist die westliche Bereitschaft, bereits jetzt auch Flugzeuge und Hubschrauber in die Wiener Verhandlungen einzubeziehen und um 15% unter NATO-Niveau zu vermindern. Neu ist der Vorschlag, die amerikanischen und sowjetischen Personalstärken in Europa, die außerhalb des jeweiligen eigenen Staatsgebiets stationiert sind, auf gleiche Höchststärke zu vermindern. Und neu ist ganz besonders wichtig zu erwähnen, ein dynamischer Zeitplan, Verhandlungsergebnisse 6 bis 12 Monaten als Ziel und als Ziel auch der Vollzug bis 92, 93. der frühere deutsche Verteidigungsminister Manfred Wörner, seit einem Jahr Generalsekretär der NATO, erklärte zu den Zeitvorgaben von Präsident Bush, es sei nicht leicht, innerhalb von 12 Monaten Resultate in Wien zu erreichen. Dennoch würde er den Vorschlag des Präsidenten nicht unrealistisch nennen. Wörner brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sowjetunion das Angebot der NATO als klare Chance betrachte. Moskau müsse nicht nur in der Substanz auf die westliche Initiative eingehen, sondern auch das Tempo ändern. Wörtlich sagte Wörner, wir fordern Gorbatschow heraus, den Prozess zu beschleunigen. Der NATO-Generalsekretär erklärte sich zu einem Treffen mit Michail Gorbatschow bereit, um Details der NATO-Vorschläge zu erläutern. Er verband diese Bereitschaft allerdings mit der Voraussetzung, dass konstruktive Ergebnisse bei einer solchen Begegnung zu erreichen sein müssten. Zu dem von Präsident Bush vorgeschlagenen Truppenabzug erklärte Wörner, darüber herrsche in der Allianz Einigkeit. Der amerikanische Präsident betonte in seiner Pressekonferenz, die USA sind und werden eine europäische Macht bleiben. Der Präsident fuhr fort, die USA wünschten ein freies und ungeteiltes Europa auf Grundlage der westlichen Werte, ein Europa frei von der Angst vor einem Überraschungsangriff und frei von der Bedrohung durch die sowjetische Militärmacht. Sehr deutlich erklärte Präsident Bush heute vor der Presse in Brüssel, dass seiner Ansicht nach ein vollständiger Abbau der nuklearen Kurzstreckenraketen in Europa von der NATO ausgeschlossen worden ist. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das vom Gipfel verabschiedete Gesamtkonzept, in dem von einer teilweise nuklearen Abrüstung gesprochen wird. Auf die Frage, ob dieses Ergebnis eine Niederlage für Bonn bedeute, erwiderte der Präsident, es gebe keine Gewinner und keine Verlierer. Zugleich machte Bush deutlich, dass er gegenwärtig über seinen jetzigen Abrüstungsvorschlag hinaus an weitere Truppenreduzierungen bei den amerikanischen Stationierungsstreitkräften in Europa nicht denke. Insgesamt beurteilte Präsident Bush die Beschlüsse des NATO-Jubiläumsgipfels als einen Sieg der Allianz. Dazu Anmerkungen von Wolfgang Fechner. Die Staats- und Regierungschefs des Nordatlantikpakts haben in ihrer Abschlusserklärung zur NATO-Gipfelkonferenz aus Anlass des 40. Jahrestages der Gründung des Bündnisses mit Stolz auf dessen Leistungen verwiesen. Dieser Stolz ist berechtigt, denn in unruhigen Zeiten hat sich das Bündnis zur Wahrung der Sicherheit der westlichen Demokratien bewährt. Seine feste Haltung hat zu einem wesentlichen Teil auch zum Entstehen der Entwicklungen beigetragen, die sich gegenwärtig in der Sowjetunion und anderen Ländern des Warschauer Pakts vollziehen. Dass diese Entwicklung nicht allein ein Verdienst der NATO ist, sondern auch der Einsicht der führenden Kräfte der Sowjetunion, erkennen die Regierungschefs in ihrer Erklärung ausdrücklich an. Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs und auch das verabschiedete Gesamtkonzept der Allianz für Rüstungskontrolle und Abrüstung sind in versöhnlichem Ton gehalten. Beide Dokumente gehen davon aus, dass es möglich sein wird, die positive Entwicklung fortzusetzen und zu einer Zusammenarbeit zwischen Ost und West in den wichtigen Fragen der Weltpolitik zu kommen. Es ist nicht zu übersehen, dass es trotz der betonten Einmütigkeit weiterhin in Einzelfragen unterschiedliche Auffassungen zwischen den Bündnispartnern gibt. Das betrifft besonders die Behandlung der nuklearen Kurzstreckenraketen im weiteren Verlauf des Rüstungskontrollprozesses. Aber die Chancen zu Fortschritten auf der Basis des erklärten Willens beider Seiten wiegen schwerer als die noch vorhandenen Meinungsunterschiede. Der 5. Arbeitstag auf dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau war dem Grundsatzreferat des neu gewählten Staatspräsidenten und Generalsekretärs der KPdSU, Michail Gorbatschow, gewidmet. Gorbatschow setzte sich für einen konsequenten Ausbau des, wie er sagte, sozialistischen Rechtsstaates ein und kündigte eine neue Verfassung für die UdSSR an, welche der Reform des politischen Systems im Lande Rechnung tragen solle. Gorbatschow räumte ein, dass die Ergebnisse der Reformpolitik vor allem in der Wirtschaft hinter den Erwartungen sowohl der Bevölkerung als auch der Führung zurückgeblieben seien. Es müssten künftig alle Formen des sozialistischen Eigentums in der Sowjetunion entwickelt werden, wobei nur Ausbeutung verboten sei. Insbesondere beschäftigte sich Gorbatschow mit den bisher unbefriedigenden Ergebnissen der Landwirtschaftsreform. Er führte dies auf Zurückhaltung der Kolchosen und Sowchosen zurück, den Bauern Land in Pacht zur Eigenbewirtschaftung zu überlassen. Zum ersten Mal deckte der Parteichef den Verteidigungsetat der Sowjetunion auf. Im vergangenen Haushaltsjahr habe dieser 77,3 Milliarden Rubel betragen, das sind rund 235 Milliarden D-Mark. Ausweislich der bisherigen offiziellen Haushaltszahlen belief sich dieser Posten allerdings nur auf 20,2 Milliarden Rubel. Seit 1987 sei der Verteidigungsetat eingefroren, sagte Gorbatschow und kündigte eine weitere Kürzung bis 1991 um 14% an. Die Sicherheit der UdSSR solle mehr und mehr mit politischen und diplomatischen Mitteln aufrechterhalten werden. Trotzdem brauche man auch in Zukunft die Armee. Die Atomwaffen sollten, wie er sagte, bis zu einer vernünftigen Grenze vernichtet werden. Während Gorbatschow selber nicht zu den jüngsten amerikanischen Abrüstungsvorschlägen und der NATO-Gipfelkonferenz Stellung nahm, bezeichnete der sowjetische Außenminister Schewardnadze diese in Paris als ernst gemeint und Schritt in die richtige Richtung. Auch der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums äußerte sich in Moskau in einer ersten Stellungnahme positiv. Der sowjetische General Tscherwow bewertete gegenüber TASS vor allem die amerikanische Bereitschaft zur Einbeziehung von Kampfhubschraubern und Flugzeugen in die Abrüstungsverhandlungen positiv. Der Kongress der Volksdeputierten nahm unmittelbar nach der Rede von Gorbatschow seine politische Aussprache darüber auf. 440 Deputierte hatten sich am Mittag auf die Rednerliste setzen lassen. In der Debatte kam es dann allerdings zu zwei erregten Auseinandersetzungen über Fragen, die Gorbatschow gar nicht erwähnt hatte. Auf Antrag verschiedener Delegierter aus der autonomen Region Nagorno-Karabach beschloss der Kongress nach einer Aussprache über die Wahl der Abgeordneten für diese Region zum obersten Sowjet neu abzustimmen. Da sich die Delegation nicht hatte über ihre Kandidaten einigen können, wurden drei Kandidaten, zwei Armenier und ein Aserbaidschaner aufgestellt, über die der Kongress heute Abend geheim abstimmen wird. Zu einer emotionsgeladenen Debatte, in die Gorbatschow selber eingriff, kam es über den Einsatz von Truppen gegen Demonstranten in Tbilisi am 9. April. Erstmals äußerte sich der Militärkommandant in Georgien, General Radionov, der die Schuld der politischen Führung in Georgien gab. Der ehemalige Parteichef Patiashvili, der am Tag nach der Tragödie zurückgetreten war, warf dagegen der Armeeführung, einschließlich des stellvertretenden Verteidigungsministers der UdSSR, vor, ihn irregeleitet zu haben. Der Kongress setzte nach heftigen Debatten mit persönlichen Angriffen gegen einzelne Delegierte eine Untersuchungskommission ein, der auch Nobelpreisträger Andrei Sacharow angehört. In Paris hat heute das erste Folgetreffen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE also, zum Thema Menschenrechte und Grundfreiheiten begonnen. Motto der Veranstaltung ist die menschliche Dimension des alten Kontinents und da steht's, wie man weiß, nicht überall zum Besten. Oskar Fischer, der Außenminister der DDR, nutzte die Gelegenheit, die Bundesrepublik zu attackieren und sein Land als Dorado der Menschenrechte zu zeichnen. Aber auch andere namhafte Redner nahmen das Wort in der Pariser Sorbonne. Hans Wollop berichtet. Ein auf einen blauen Himmel geöffnetes Fenster in den Gesetzestafeln der Menschenrechtserklärung vom August 1789. Unter diesem symbolträchtigen offiziellen Plakat begann heute Vormittag die erste Versammlung der Konferenz über die menschliche Dimension im Rahmen des KSZE-Prozesses. Ein Konferenzbeginn, der ein wenig im Schatten des NATO-Gipfels von Brüssel stand, denn der französische Staatspräsident hielt erst am Nachmittag seine Eröffnungsansprache vor den Delegierten und Regierungsvertretern aus 33 europäischen Ländern sowie aus Kanada und den USA. An die Vollversammlung der Konferenz gewandt, sagte François Mitterrand, bei der Bilanz, die sie über die Situation der Menschenrechte in den 35 KSZE-Staaten ziehen werde, müsse sie sich von den praktischen Zuständen, den tatsächlichen Gegebenheiten leiten und dürfe sich nicht von der Rhetorik blenden lassen. Seit der Wiener KSZE-Konferenz hätten einige Länder zwar große Fortschritte gemacht, dies sei allerdings ein Grund mehr, noch verbleibende problematische Zustände anzuklagen. Frankreich sei immer der Meinung gewesen, dass Menschenrechte eine äußerst wichtige Dimension beim KSZE-Prozess seien, denn Sicherheit habe eben nicht nur einen militärischen Aspekt. Man geht in Paris davon aus, dass auf dieser Konferenz, die bis zum 23. Juni dauern wird, Menschenrechtsverletzungen in Rumänien, in der CSSR, dort vor allem der Fall Václav Havel, in Bulgarien und in der DDR zur Sprache kommen werden. Das heißt, die betroffenen Länder werden im Rahmen des in Wien festgelegten und auch von ihnen akzeptierten Mechanismus Fragen nach konkreten